Sputnik. Summer of Love. Sonne, Mond und Sterne. Im Netz. Das Update mit Interviews und Picks. Sterne mit Sputnik. Sputnik, Summer of Love. Chris Liebings. Liebe in the Mix. Love. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt live auf Sputnik. Yep.

Technik. Summer of Love. Sonne, Mond und Sterne. Jetzt. Seit 10 Sekunden im Netz. Das Update mit Interviews und Picks.

Mond und Sterne. Jetzt live. Ein Interview mit Steve Buck kriegt ihr exklusiv im Netz unter sputnik.de. Eins mit Chris Liebing kriegt ihr jetzt. Hi. Hallo ihr da draußen. Du hast uns ja schon so ein bisschen kurz gefoppt. Du warst nach dem letzten Stand der Dinge ab 2 dran. Und dann stand plötzlich doch Rush an den Turntables. Hast du keinen Bock gehabt, oder? Nee, ich bin eben gerade erst angekommen. Ich hätte gerne um 2 Uhr angefangen, weil ich habe ein Problem, das irgendwie niemand bedacht hatte, dass ich morgen früh um 10 Uhr wieder von Frankfurt nach Kanada fliegen muss. Und ich war ursprünglich eingeplant, dass ich irgendwie bis 6.30 Uhr spielen soll. Das habe ich gestern erfahren und ich sagte, hallo Leute, ich muss irgendwie früher weg. Und ich glaube, ich bin der wahre Grund, warum hier alles drunter und drüber läuft, warum jeder Zeitplan nicht stimmt. Ich fühle mich auch ganz schuldig. Ob ich dir das abnehmen soll, weiß ich noch nicht so recht. Aber wann gehst du denn jetzt definitiv an die Decks? Gibt es da einen Termin? Ich glaube, das wird gerade ausdiskutiert und ich hoffe, dass es innerhalb der nächsten halben Stunde ist, sodass ich noch 2 Stunden spielen kann. Und wenn ich, glaube ich, um 5 Uhr hier wegkomme, dann schaffe ich das auch noch mit dem Flieger. Okay, dich an den Decks erleben wir dann heute noch, aber du produzierst ja unter anderem auch. Gibt es da denn irgendwas Neues von dir? Da gibt es einiges Neues. Ich habe in der letzten Zeit viele Remixe gemacht und Hell spielt ja gerade auf der Open-Air-Stage und der spielt bestimmt auch einen Remix, den ich gerade gemacht habe, weil der kommt auf Gigolo raus für Sunglasses at Night und ansonsten bastel ich natürlich immer einen neuen Track. Das klingt alles sehr fett. Dann wollen wir dich jetzt gar nicht davon abhalten, dass du mal deine Regelungen triffst und damit wir dich auf alle Fälle auch noch kriegen, okay? Ich danke dir. Dankeschön und viel Spaß noch euch allen, die da hören. Tschüss. Okay, wunderbar. Back to the music. Dann jetzt weiter zum SMS Circus. Sonne, Mond und Sterne mit Sputnik. Sputnik Summer of Love. Auch im Netz. www.sputnik.de. Right on up, we're gonna funk you right on up. Hey you, sitting over there. Better get up out your chair and work your body down. No time to fuck around. Hey, you sitting over there. You better get up out your chair. Hey, you sitting over there. You better get up out your chair and work your body down. No time to fuck around. Hey, you sitting over there. Hey, you sitting over there. Hey, you. Hey, you. Hey, you. Hey, you. I'm talking to you. Sitting over there. Get your motherfucking ass up out that chair and work your motherfucking body down on the goddamn floor. And terrorizing every motherfucking thing, understand? That's what I'm talking about this evening, kids. Terrorize the club and beat it down. Club freaks, y'all. We're everywhere. We're terrorizing the club scene. We're in Belgium. We're in Germany. We're in England. We're in America. We're everywhere. I don't care. I'm here to stay.